den Boden! Her mit dem Geld. Und dann passiert keinem was. Es war still. In Filmen kreischen die Leute immer. Aber im wirklichen Leben stehen sie nur da. Wie versteinert. Wie Tiere im Scheinwerferlicht. Auf den Boden! Mach schon, verdammt nochmal! Geht das nicht schneller? Mit Typen wie Chico hatte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Meine Bewährungszeit war eine zweite Chance gewesen. Und ich sehnte mich danach, ein stinknormaler Bürger zu sein. Mit eigener Wohnung, Arbeit und so weiter. Jeder, der hochschaut oder sich umsieht, wird erschossen. Als ich Chico kennenlernte, arbeitete ich für $6 die Stunde und traf dreimal pro Woche meinen Bewährungshelfer. Schlafen, aufwachen, schuften. Dann verkroch ich mich in meinem Zimmer und starrte die Decke an. Bis es Zeit war, wieder zur Arbeit zu gehen. Und du, da beweg deinen Arsch und pack die Scheine in diesen Sack! Nicht, dass ich ins Gefängnis zurück wollte. Aber manchmal wünschte ich mir, einfach tot zu sein. Tot. Chico hielt ich für eine Chance. Tot. Mein damaliges Leben und diese trüben Gedanken loszuwerden. Mach schneller, Mann! Aber als er dann in der Bank wie ein Verrückter rumbrüllte, wurde mir klar, Chico ist auch nur einer dieser verfluchten Dilettanten. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Die Cops. Scheiße. Gut, dass ich einen Plan B hatte. T-Burn, T-Burn, T-Burn, T-Burn. Nach einem Roman von Ian Levison. T-Burn. Hörspielbearbeitung Andreas Jungwirth. Nachdem der Wagen des Bankmanagers bei der Schießerei an einer Tankstelle draufgegangen war und eine verdammte Bullenkugel sich in meine linke Schulter gebohrt hatte, nahm ich einer mittelalterlichen Blondine ihren vollgetankten Van ab. Irgendwann war auch der Tank des Van leer. Mittlerweile hatte vermutlich jeder verfluchte Tankstellenbesitzer von mir im Radio gehört. Also ließ ich die Karre irgendwo in der Pampa stehen und ging zu Fuß weiter. Entlang einer Landstraße im Schutz eines Wäldchens. Mein Hemd triefte von meinem eigenen Blut. Niemand kommt dir in so einer Situation zur Hilfe. Höchstens irgendein verdammter Zufall. Es begann mit einem Schild am Straßenrand. T-Burn College. T-Burn College. Dann eine Häuserreihe. Kein Mensch arbeitete in seinem Garten, keiner wusch sein Auto. Es war ein heißer Tag. Alle hatten sich in ihr Zuhause verkrochen. Ich schlich an eins der Häuser näher heran. Die Fenster standen offen. Hast du meinen BH gesehen? Meine Eltern bringen mich um, wenn ich ohne heimkomme. Sieh mal unter der Couch. Wenn meine Eltern fragen, hast du mir bei Physik geholfen? Ich bin nicht gut in Physik. Hier ist er. Hör mal, sag's ihnen einfach. Sie wissen nicht, worin du gut bist, sie wissen nur, du bist Professor. Was ist das denn? Was? Riechst du das nicht? Was denn? Das riecht nach Benzin. Wenig später sprang das Fohlen ins Freie und verschwand auf dem Nachbargrundstück. Entweder die Sache, die ich jetzt vorhatte, würde funktionieren, oder ich landete noch heute im Knast. Ah! Was um Gottes Willen? Hi. Wer? Gott! Nur die Ruhe. Hm? Entspannen Sie sich einfach, Mann. Ja, und ganz langsam durchatmen. Wir werden bloß ein bisschen hier zusammensitzen und einander ein paar Minuten anschauen, okay? Der Mann am Küchentisch hält grinsend eine große silberne Pistole. Sein Gesicht und seine Hände sind blutverschmiert. Ein schwarzer Wäschesack liegt vor ihm. Vollgestopft. Vermutlich mit Stricken, Messer, Klebeband. Ich brauche Blut. A-positiv. Ich habe null. Negativ. Ich will nicht dein Blut, du Arschgeige. Wie heißen Sie? Elias. Elias White. Ich heiße Phil. Elias, sind Sie vielleicht ein Doktor? Ja, ich habe einen Doktortitel in Geschichte. Ach so. Ein Cop hat an einer Tankstelle auf mich geschossen. Ich brauche einen halben Liter A-positiv, jemanden, der mit einer Schusswunde umgehen kann und ein paar verdammte Schmerztabletten. Soll ich Sie ins Krankenhaus? Nein, nein, nein, nein. Sagen Sie mir lieber, wer das kleine Fohlen von nebenan ist, das Sie besteigen. Was? Wir... Wie alt ist das Mädchen? Sie ist 20. Sie hatte sich ausgesperrt und ihr ferngesehen, bis ihre Eltern... Wenn meine Eltern fragen, dann hast du mir bloß in Physik geholfen. Ich gebe höchstens 16. Sie ist 17. Sie ist nicht einmal 16 und sie vögeln sie am Fußboden. Herr, wie lange waren Sie denn schon da draußen? Wann ist man in dieser Gegend volljährig? Mit 18? Damit wären Sie und ich auf derselben Seite des Gesetzes. Bevor Sie dumm fragen, ich habe eine Bank ausgeraubt. Dann ist in dem Sack? Geld. Und kam er danach auf die Idee, in mein Haus einzusteigen? Ja, das war eher eine günstige Gelegenheit. Sie lassen mich hier wohnen, ich sage kein Wort über das Mädchen und lege ein paar tausend Dollar obendrauf. Ich bleibe 2 Wochen und dann ist die Wunde verheilt. Ja, was sagen Sie zu meinem Deal? Sie sollten mal duschen. Und zwar sofort. Sie verpesten mein ganzes Haus mit diesem Benzingestank. Machen Sie uns währenddessen einen Kaffee? Morgen. Morgen. Kaffeeboss? Vor mir liegt einer dieser furchtbaren Wochenenddienste. Genauso langweilig wie die Fresse des Wunderknaben. Ja, Agent Cole. Vielleicht hebt Kaffee meine Laune. Statt eine Sprosse höher zu klettern und Profiler zu werden, habe ich einen hübschen Praktikanten bekommen. Die alten Säcke vom FBI sind überzeugt, das ist es, was jede Frau will. Ich könnte kotzen. Den Job, den ich haben wollte, macht jetzt einer ohne Master in Kriminalpsychologie und jahrelange Erfahrung. Einzige Qualifikation? Er hat einen Penis. Genau wie dieser Wunderknabe. Mit Milch und Zucker? 2x nein. Also ja. Ohne. Wie lange wird es wohl dauern, bis ich für ihn arbeite? Ein Jahr? Ein halbes? Ohne Milch und ohne Zucker? 2x nein, also ja, mit. Ja. Hätten Sie jetzt nicht gedacht, dass ich ein Süßer bin, was? Wieso waren Sie so sicher, dass ich nicht die Polizei rufe, während Sie duschen? Oh, jeder kann ein paar tausend Dollar brauchen. Und wenn jetzt nicht gleich Cops zur Tür hereinstürmen, dann haben wir einen ersten gemeinsamen Schritt gemacht. Ist aufregend, was? Und wo, wie jetzt, weiter? An Ihrem College gibt es doch sicher eine Krankenstation. Sie fahren da jetzt hin und halten der Krankenschwester diese Scheine unter die Nase. Sie soll alles besorgen, herkommen, meine Wunde reinigen und anschließend kriegt sie dasselbe Sümmchen nochmals. Ich spaziere am Campus herum und überrede Leute dazu, ein Verbrechen zu begehen? Ja, ungefähr so. Abgesehen davon, sie ist eine nette, 40-jährige jamaikanische Frau. Sie verteilt Kopfschmerztabletten an Studenten. Oh, und Sie meinen, 40-jährige jamaikanische Frauen brechen das Gesetz nicht, wenn man ihnen 3 Riesen anbietet. Aha. Nach welchem Alter und welcher Nationalität sollen wir denn Ausschau halten? Hören Sie, ich weiß nicht, woher Sie kommen, aber die Leute hier oben wollen... Was? Minderjährige Mädchen ficken? Fick dich selbst, die ist 17. Es passiert dir nur einmal, das ist alles. Ich wollte dir nur was klarstellen. Dieser Wahnsinnige ist tatsächlich überzeugt, sein verrückter Plan funktioniert. Und ich beginne ihm tatsächlich zu vertrauen. Wenn er gewollt hätte, hätte er mich doch längst abgeknallt. Aber kann er das nicht immer noch tun? Ich behalte das Geld. Ich behalte das Geld. Soll heißen? Ich behalte den Sack, bis Sie gehen. Ich habe keine Garantie, dass Sie mich nicht einfach töten, sobald die Schwester da gewesen ist. Na geht doch. Nur das mit dem Sack nicht. Gut, dann werde ich auch nicht... Ich sag Ihnen mal was. Was machen Sie da? Ja, ganz ruhig. Ja. Ja, ich gebe Ihnen die Pistole und Sie besorgen mir diese gottverdammte Krankenschwester. Aber ich behalte die Kugeln. Na hier, nehmen Sie schon. Hallo, Professor White. Was führt Sie an einem Samstag her? Wie heißen Sie? Ich bin Schwester Davenport. Sie sind doch Professor White. Ich gab Ihnen letztes Jahr eine Grippeimpfung. Ja, stimmt. Die Grippe hat mich tatsächlich diesen Winter verschont. Diese Impfungen sind sehr gut. Haben Sie eigentlich schon einmal eine Schusswunde behandelt? Ja, hab ich. In Jamaika. Die Leute dort schießen wohl oft aufeinander, oder? Ich meine... Ja, ab und zu, ja. Es gibt viele wilde Gegenden dort. Aber warum fragen Sie mich das jetzt, Professor? Haben Sie eine Schusswunde? Ein Freund von mir. Aber Sie wollen diesen Freund nicht ins Krankenhaus bringen? Wäre keine gute Idee. Er will Ihnen 3.000 Dollar zahlen, wenn Sie... 3.000? Aha. Wo hat sie ihn erwischt? Hier, an der Schulter. Er hat stark geblutet. Er hat A-positiv. Er hatte einen Jagdunfall. Nein, Sie lügen. A positiv. Schlechte Blutgruppe. Aber eigentlich muss er nur viel trinken. Wenn ich hier fertig bin, kann ich rüberkommen, ihm die Wunde auswaschen und verbinden. In etwa einer Stunde. Okay. Danke. Danke, Sie sind eine wahre Lebensretterin. $5,000. Richtig. Ich hab da was für dich, Denise. Eine Bank. New Jersey vor 4 Tagen. Freitag. Exakt. 2 Typen. Einer dieser Idioten hat sich mit unseren Leuten einen Schusswechsel geliefert. Kopfschuss. Exitus. Der andere... Entwischt. Ja. Ja. Philip Turner Dixon. 64 in Texline, Texas geboren. Verbrecher auf Lebenszeit. Bewaffnet. Auf dem Weg in den Norden schoss an einer Tankstelle ein Ortspolizist auf ihn. Vermutlich verletzt. Irgendeine Spur? Jemand... aus einem Reisebüro in einer Stadt namens T-Burn rief am Montag... Also gestern? Ja, ja. Eine Frau kaufte ein Flugticket mit $100-Scheinen, an denen Blut klebte und die nach Benzin stanken. Scheine aus dem Raub? Ja. Ich und der Wunderknabe, wir kümmern uns darum. Warum fährst du nicht hoch nach New Hampshire? Was? Ein paar Tage raus aus New York auf Kosten des Steuerzahlers? Eine 6-stündige Fahrt mit Agent Cole? Ja, warum nicht? Du bist in letzter Zeit nicht gut drauf, Denise. Ich glaube, du brauchst vielleicht ein bisschen Aufregung? Du meinst, ich soll mit dem Wunderknaben im Motel in New Hampshire herumhocken? Tu mit ihm, was immer dir gut tut. Ich zwinge mich zu tun, was ich auch sonst tue. Ich unterrichte. Und habe meine neuesten Artikel an Magazine verschickt. Hitler hatte recht. Nein, zu provokant. Hatte Hitler recht? Das Fragezeichen lässt mich unsicher klingen. War Hitler im Recht? Auch nicht. Der Titel ist alles. Wenn meine Thesen erstmal in der Harvard Historical Review stehen, wird mein Name auch in der Tagespresse auftauchen. Ich werde in Talkshows mitmischen und irgendwann wird man mir den Lehrstuhl an einer berühmten Universität offerieren. Komisch. Seit Dixon vor 5 Tagen aus heiterem Himmel hier aufgetaucht ist und zugedröhnt im Keller liegt. Vielleicht wird jetzt irgendwas passieren. Irgendwas, das mein Leben wieder in Fahrt bringt. Vielleicht sagen Sie sich eines Tages, alles begann an einem Mittwoch, als ich mich mit Agent Lupo nach einer 6-stündigen Fahrt der Stadtgrenze von T-Burn näherte. Aber meist kann man später nicht sagen, wann es begonnen hat. Wann genau. Verstehen Sie? Was begann? Es beginnt vielleicht gerade jetzt. Ach, vergessen Sie es. Sehen Sie mal, wie hübsch. Ja, sehr hübsch. Okay, Sie verstehen weder etwas vom Leben, noch haben Sie Sinn für blühende Rhododendrenfelder. Aber offenbar für Studentinnen. Was? Man, Sie starren schon die ganze Zeit jungen Dingern hinterher. Merkt man das gar nicht? Ja, wir sollten halten und jemanden fragen, wo dieses Reisebüro ist. Das Reisebüro ist da drüben. Woher wussten Sie das? Etwas, was Sie noch lernen müssen. Man muss auf Details achten. Etwa ein Schild mit der Aufschrift T-Burn Reisebüro? Sind Sie ein Nazi? Was machen Sie hier oben? Ich wollte mal wieder ans Tageslicht, hab mich ein wenig umgesehen und Ihre Hirnwichse studiert. Liest sich wie ein Pamphlet für die weiße arische Bewegung. Hören Sie. Wie tief stecken Sie in dieser Scheiße? Phil. Da, ein Brief mit einem deutschen Poststempel von einer gewissen Anne. Hab mich zurückgehalten. Stattdessen habe ich mir erlaubt, einen Wein zu öffnen. Warten Sie, ich hole Ihnen auch ein Glas. Die Schwester sagte, Sie sollen viel trinken, aber keinen Wein. Aber ich will mir einen ansaufen, verdammt nochmal. Mein Gott, ich sitze mit einem Kinderschänder und Nazi unter einem Dach. Grund genug, finden Sie nicht? Prost. Was Sie da gelesen haben, also ich gehe davon aus, dass die Judenverfolgung im Nazi-Deutschland in Wirklichkeit ein Klassenkampf gewesen ist. Hey, diese Scheiße interessiert mich nicht, okay? Ich will mich betrinken. Ich war 9 Jahre lang nicht betrunken. Waren Sie in einem muslimischen Land? Ich bin im Knast gewesen, Sie Idiot! 9 Jahre für bewaffneten Raub. Das wusste ich nicht. Ja, jeder wird mal geschnappt. Ja, warum machen Sie es dann? Warum ich Banken ausraube? Was wissen Sie von Banken? Ich habe ein Bankkonto. Oh ja. Schauen Sie sich diesen Schein mal an. Eine 100-Dollar-Note. Ja, hier sind 2 Unterschriften. Eine ist vom Sekretär der Schatzkammer, eine vom Kämmerer der Vereinigten Staaten. Was ist der Unterschied? Keine Ahnung. Was bedeutet dieses F hier? Hier heißt es FW. Was bedeutet das hier, Bundesbanknote? Was ist daran anders als bei einer normalen US-Banknote? Worauf wollen Sie hinaus? Dass kein Mensch sich über diese ganzen Scheiß wundert. Die hier habe ich von einer Bank, sie ist brandneu. Wo hat die Bank sie her? Von der Münzanstalt, nehme ich an. Warum hat die Münzanstalt der Bank Geld gegeben? Die Münzanstalt hat ihr das Geld nicht gegeben, die Bank hat es gekauft. Womit denn? Mit Geld? Was für einen Sinn sollte das haben? Das Einzige, was jeder über Geld weiß, ist, dass er nicht genug davon hat. Über alles andere stellt man nur Vermutungen an. Man vermutet, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Man vermutet, dass die für diese Scheiße zuständigen Leute sich darum kümmern und keine Bande von gierigen Schwanzlutschern sind, aber keiner weiß es. Ich glaube, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wenn die Regierung einfach so Geld drucken und es den Banken verkaufen kann, warum steht dann die Regierung bei den Banken in der Kreide? Können Sie mir das erklären? Warum schuldet ein Verein, der Geld druckt und verkauft, Hunderte von Milliarden Dollar den Vereinen, die es kaufen? Dies ist das reichste Land der Welt, nicht wahr? Warum also schulden Millionen von Leuten den Banken mehr Geld, als sie je verdienen werden? Ihr alle glaubt, es ist gerecht. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht gerecht. Ja, und deshalb raube ich Banken aus. Verstehen Sie, Professor? Sie bringen mich echt zum Nachdenken, Bankräuber. Er kann ja nicht schaden, Professor. Wollen Sie jetzt nicht Ihren Brief lesen? Ich weiß auch so, was drinsteht. Sie vermuten es. Ja, richtig. Öffnen Sie ihn. Dann wissen Sie es. Was wollen Sie? Mr. Davenport? Wir möchten einen Moment mit Ihnen reden. Hier gibt's nur eine Miss Davenport, aber die ist weg. Wer sind Sie? FBI. Was wollten Ihr Arschlöcher von mir? Wir wollen nichts von Ihnen, wir wollen... Sehr clever. Wir müssen ihm sagen, wer wir sind, wenn er fragt. Das hätten wir immer noch, wenn wir erst mal drin gewesen wären, Sie Klugscheißer. Das Flittchen ist abgehauen. Sie kommt nicht mehr. Gestern? Warum will das FBI das wissen? Nun, sie kaufte ein Flugticket nach Jamaika und bezahlte es mit bei einem Bankraub gestohlenen Schein. Glauben Sie, ich raub eine scheiß Bank aus? Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen? Wer ist denn das? Ein gewisser Dixon. Nie gesehen, nie gehört. Wieso wissen Sie, dass sie nicht zurückkommt? Sie hinterließen Zettel auf dem Kühlschrank. Könnten Sie ihn mir bringen? Was, den Kühlschrank? Den Zettel. Er klebt auf dem Kühlschrank. Kommen Sie rein. Nur Sie. Charles, leb wohl und halt die Ohren steif. Mit Lippenstift auf den Kühlschrank geschmiert. Auf dem Küchentisch liegen Marihuana-Knospen, einige Zigarettenblättchen und ein geöffneter Brief an Angelique Davenport, Krankenschwester. Absender? T-Burn College. T-Burn College. In dem Kuvert ein Scheckformular, von dem der Scheck abgetrennt wurde. 14 Piepen die Stunde? Ich dachte, Krankenschwestern verdienen mehr. Ich nehme den Scheck und 1, 2, 3 Knospen. Ein paar Blättchen. Warum haben Sie es geschafft und Ihr Kompagnon nicht? Es ging Chico nicht darum, eine Bank auszurauben. Worum bitte dann? Er wollte Macht ausüben. Die absolute Macht, die man hat, wenn man eine Schusswaffe zieht. Als er in der Bank anfing, wie ein Verrückter rumzubrüllen, war mir klar, er will diese Macht so lange wie möglich auskosten. Zeitverschwendung. Zeit ist gleichbedeutend mit Cops. Also stieg ich auf Plan B um. Ein Plan B. Ja. Irgendwas an Chico machte mich von Anfang an misstrauisch. War mehr so ein Gefühl. Ich beobachtete eine Woche lang den Manager der Bank. Er fuhr einen schwarzen Nissan, parkte ihn jeden Tag an der gleichen Stelle. Als die Cops auftauchten, habe ich meinen Sack mit Geldscheinen vollgestopft und dem Manager den Autoschlüssel abgeklopft. Und Ihren Kompagnon im Stich gelassen? Nein. Ich habe mich von einem miesen Dilettanten getrennt. Wissen Sie, was aus ihm geworden ist? Interessiert mich nicht. Die Cops haben diesen Chico abgeknallt. Habe ich aus der Zeitung. Oh. Ach. Haben Sie Familie, Professor? Nein, nicht wirklich. Diese N, die ist nach ihrer Doktorarbeit für 6 Monate nach Heidelberg abgehauen. Ah, es gibt da jetzt vermutlich einen Siegfried. Ja, oder Heinrich. Ein Sturm zieht auf. Dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es selten Regen. Ich mag Regen. Ich werde noch einen kleinen Spaziergang machen. Bei einem Sauwetter? Ja. Agent Kohl. Kohl ist gleichbedeutend mit Kraut. Krautsalat. Scheiße. Ich hocke in irgendeinem muffigen Motel und bin bekifft wie zuletzt auf der Highschool. Damals hat Denise Lupo, der Wolf, hat beschlossen, keine Kinder zu kriegen, sondern die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Agent Wolf, die Welt ist immer noch dasselbe Drecksloch und ich hocke mitten in der Scheiße. Nein, auf einem Scheißhaus. Der Regen trommelt auf das Dach und mir den Marsch. Und irgendwo auf einem anderen Scheißhaus in einem Scheißmotel hockt vermutlich Agent Kraut. Denkt an irgendeine Blondine und hobbelt sich einen ab. Der Wolf frisst kein Kraut. Und Dixon ist in dieser Stadt, verdammt nochmal. Wolf und Kraut werden ihn aufspüren. Ich werde dafür sorgen, dass Kraut mehr als einen Anteil am Verdienst erhält. Schwupp, schießt er die Leiter hinauf. Kraut wird eine ruhmvolle Karriere machen und Wolf nie vergessen. Warten Sie einen Augenblick. Alles ist mit allem verbunden. Was gibt's denn? Der Fall. Hi. Cool. Sorry. Alles menschlich. Ich wollte nur mal nachschauen, ob Sie in Ordnung sind. Wegen dem Sturm und so. Mir geht's gut. Danke. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Agent Kohl? Ja? Ich frag mich gerade, wie heißen Sie mit Vornamen? Chris? Gute Nacht, Chris. Ja. Gute Nacht. Also wir teilen uns auf, sprechen mit ein paar Leuten aus dem Umfeld der Krankenschwester und mit jedem, der in den letzten Tagen auf der Krankenstation gewesen ist. Achten Sie auf die Plaudertaschen. Jeder von uns redet mit 10 oder 15 Leuten. Mal sehen, ob was dabei herauskommt. In 2 Stunden treffen wir uns hier in der Mensa. Okay, bis gleich. Ich habe einen Kater. Vor mir sitzt eine Agent Lupo und hat ein paar Fragen. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Was hat dieser Idiot gestern Nacht getrieben, dass Sie heute schon auf der Matte stehen? Laut Monitor an der Pforte waren Sie letzten Samstag auf dem Campus. Herrje, die Schwester. Monitor an der Pforte? Ein Gerät, das die Nummernschilder aller Autos aufzeichnet, die auf den Campus fahren. Ich werde ihr sagen, ich bin nicht schuld. Moderne Technik. Warum kamen Sie an einem Sonnabend hierher? Ich hatte noch zu arbeiten. Dixon hält mich als Geisel. Er drohte, mein Haus abzufackeln. Kennen Sie eine Frau namens Angelique Davenport? Sicher. Sie gab mir letztes Jahr ein paar Spritzen. Gegen Grippe. Ich hasse es, Grippe zu bekommen, also bekam ich ein paar Spritzen. Melissa hat mich angemacht, nicht meine Schuld. Würde mir das FBI irgendwas davon abnehmen? Ich hasse Grippe auch. Spielt oder flirtet sie mit mir? Ich gehe Ihnen sicher auf die Nerven. Irgendwie ja. Aber du bist in einer forschenden, unverblümten Weise hübsch. Aber kennen Sie diesen Mann? Phil Dixon. Haben Sie ihn in der Gegend hier schon mal gesehen? Wie lange starrt eine vollkommen unschuldige Person ein Foto an? Lass nicht ruhig Zeit. Bevor sie bestreitet, diese Person zu kennen. Jetzt? Nein. Keine Ahnung. Schade. Na gut, das war's auch schon, Professor. Hier meine Karte. Rufen Sie mich bitte an, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt. Sie kamen den ganzen Weg hier rauf, nur um sich nach der Krankenschwester zu erkundigen? Wussten Sie nicht, dass sie seit ein paar Tagen verschwunden ist? Nein. Verschwunden? Was heißt das jetzt wieder? Nein. Wir wollen nur wissen, was vorgeht. Wie lange bleiben Sie noch in der Stadt? Bis morgen. Es sei denn, ich schicke meinen Partner zurück und bleibe übers Wochenende. Nettes Städtchen. Tiburon? Im Ernst? Ja, vielleicht, wenn man sich die schäläugige Landbevölkerung und die prätentiösen Hippies wegdenkt. Warten Sie. Hier, meine Privatnummer. Rufen Sie mich an, wenn Sie bleiben. Ich zeige Ihnen die Stadt. Wie verblödet muss man eigentlich sein? Wie verblödet muss man sein, um sich in eine Studentin zu vergucken? Eigentlich gar nicht, wenn sie die Beine eines Models hat. Und einen Stammbaum, der sie befähigt, die Leitung von Hingston Motors zu übernehmen. Ich will nach der Abschlussprüfung an der Universität Geschichte studieren. Und ihr Kurs ist sehr wichtig für mich. Sehr. Vielleicht könnte ich mich auch beim FBI bewerben. Beim FBI? Wie kommen Sie denn darauf? Dachte ich mir so. Ja, sicher. FBI ist immer gut. Ich könnte Ihnen auch... Ich meine... Ich kenne da eine FBI-Agentin. Vielleicht sollten Sie sich mal mit ihr unterhalten. Eine echte? Eine erfahrene Ermittlerin. Ich treffe Sie morgen Abend zu einem Drink. Vielleicht kommen Sie einfach mit. Das wäre so cool. Woher kennen Sie die? Sie war eben hier und löcherte mich mit Fragen nach einem Schwerverbrecher, der in meinem Haus wohnt. Mein Scherz. Wow, das ist ja so cool. Keine Plaudertaschen. Lauter, ich weiß von nichts. Ich hatte eine. Aber ich glaube, er wollte einfach nur ficken. Ein geiler alter Professor? Ein Junger. Er fragte mich, ob wir eigens hier raufgekommen sind, um die Krankenschwester zu befragen. Ja und? Er sagte, hier rauf. Alle anderen, die mich fragten, warum wir hier wären, sagten, hier runter. Sie nahmen an, dass wir vom Büro in Concord heruntergekommen sind. Dieser Typ nahm an, dass wir aus dem Süden kamen. Aus New York City. Ja. Klingt, als würde es ausreichen, ihn auf der Stelle zu verhaften. Sie können ja richtig witzig sein. Menü 1 oder Menü 2? Was immer Sie wollen, will ich auch. Glauben Sie, dass er hier ist? Sie glauben also nicht, dass es etwas bedeutete, als er hier rauf sagte? Warum sollte er vermuten, dass wir aus New York City kommen? Er wusste vielleicht, wo der Raub stattfand. New Jersey, da unten. Also kamen wir hier rauf. Vielleicht hat er aber auch einfach nur ein falsches Adverb verwendet. Möglich ist alles. Einmal Menü 1 und einmal Menü 2, bitte. Mann, Sie sind ja ein richtiger Rebell. Zusammen mit Ihrem Humor bringen Sie es vielleicht noch mal zu was. Dick, kannst du mir einen Gefallen tun? Spuck's aus, Süße. Ich bin da über jemanden gestolpert. Elias White. Professor hier am College. Was ist mit dem Typ? Nur ein möglicher Kandidat. Nichts Ernstes. Für was? Womöglich ein Date für heute Abend. Dick, sieh nach, ob Ihnen irgendwas mit Dixon in Verbindung bringen könnte, wie sieht okay? Aus? Dick, er ist vielleicht ein Verdächtiger. Na komm schon. Okay. Er hat mich eingeladen, sozusagen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich will mich drum kümmern. Und amüsiere dich dort oben ein bisschen. Egal mit wem. Hallo, ich bin's. Ah, waren Sie einkaufen? Ihr Sixpack ist in der kleineren Tüte. Hm. Das FBI wird wahrscheinlich bald bei Ihnen auftauchen. Wie kommen Sie darauf? Schätze, das Flittchen hat inzwischen damit angefangen, das Geld auszugeben. Aber Sie sagten ja doch, sie soll es nicht tun. Wenn sie darauf gehört hätte, wäre sie das erste Flittchen, das sich etwas von mir sagen ließ. Wieso sollen die mit mir reden wollen? Sie könnten Aufzeichnungen über Ihren Besuch bei der Krankenschwester haben, ja, vielleicht auch nicht. Halten Sie sich also irgendein Märchen bereit, nur für den Fall. Reden Sie nicht zu viel, wenn Sie Fragen stellen. Bleiben Sie einfach cool. Okay. Aber wenn er seine Frau ist? Was sagen Sie da? Ich meine, wenn der FBI-Agent... Du Arschloch. Du verdammtes Arschloch. Sie waren da, nicht wahr? Es war eine beschissene Frau. Und Sie haben versucht, ihr an die Wäsche zu gehen. Sie beschissener kleiner Muschijäger. Nein, Moment. So war es nicht. Ich weiß, wie es war. Schon gut. Beruhigen Sie sich. Na gut. Das FBI ist ja nicht hier. Aber wenn Sie mit ihr ficken wollen, dann auf keinen Fall hier. Wie viele Bewerbungen haben Sie geschrieben, um diesen Job zu kriegen? Eine ganze Menge. Haben die Leute in ihr Haus geschickt, um ihre Verwandten zu befragen, ob sie auf der Highschool einen Joint geraucht haben? Nun ja, das war nicht alles, was sie fragten. Aber das ist ein Regierungsjob. Die wollen sie glauben machen, dass sie Teil einer Elite wären. Bloß weil sie durch alle Ringe gesprungen sind. Aber sie brauchen ihr nur 2 Wochen vorher Bescheid zu geben, dass sie aufhören. So war es auch bei meinem letzten Job als Kellnerin, bevor ich zum FBI kam. 2 verdammte Wochen. Zu einfach können die auf sie verzichten. Wussten sie das? Wollen sie etwa aufhören? Nein, nein. Ich habe bloß laut gedacht. Hören Sie, Agent Cole. Chris. Hören Sie, Chris. Ich werde das Wochenende über hier bleiben. Sie können das Auto morgen haben. Ich nehme mir einen Leihwagen. Man wird Ihnen die Kosten für das Wochenende aber nicht erstatten. Hören Sie, Süßer. Mir gefällt die Stadt. Es ist wie Urlaub. Ich werde alles selbst bezahlen, okay? Dick! Elias White ist sauber. Nicht mal ein Strafzettel. Keine Verbindung zu Dixon. Er scheint sein ganzes Leben in Tiburon gewohnt zu haben. Wie? Sein ganzes Leben? Ja. Seine Adresse auf dem Führerschein ist die gleiche wie die, die auf der Geburtsurkunde steht. Wow. Scheint ja ein echter Abenteurer zu sein. Das ist alles, was ich rauskriegen konnte. Wie läuft's mit dem Wunderknaben, Denise? Wunderbar, Dick. Große Klasse. Vielen Dank. Ciao. Sie wissen, wo Dixon steckt, nicht wahr? Sie wollen ihn sich alleine schnappen. Ja, okay, Sie haben mich ertappt. Ich habe gerade den Fall geknackt, während Sie Blondinen zugezwinkert haben. Jetzt will ich Sie nach Hause schicken, aus Rache, weil Sie mir nie solche Blicke zuwerfen und ich verhafte den bewaffneten Schwerverbrecher selbst. Wir sind Partner, nicht wahr? Sie können mir sagen, wenn... Ich weiß nichts. Dick sagt, der Professor ist sauber, das ist alles. Ich glaube nicht, dass Dixon überhaupt in der Stadt ist. So, und jetzt gehen Sie da rüber und quatschen die Mädels an. Na los. Ich gehe zurück ins Hotel. Wir sehen uns morgen. Chris? Agent Cole? Jetzt seien Sie doch nicht beleidigt. Meine Güte. Wenn ich ein Mann wäre, ich hätte dieses Gespräch eben ganz sicher nicht geführt. Aber ich will mal gnädig sein. Agent Cole ist enttäuscht. Er hatte wirklich gehofft, wir würden Dixon finden. Möglich, er ist in ein paar Jahren ein brauchbarer Agent. Vielleicht ist es auch nicht seine Schuld, wenn er die Chancen bekommt, die ich nie gehabt habe. Bin ich in Cole verliebt? Nö, oder? Und was, wenn sich Dixon doch in der Stadt aufhält? Ach, weiß der Himmel. Für das Verschwinden der Krankenschwester und blutbefleckte Geldscheine in einem Reisebüro kann es durchaus auch andere Erklärungen geben. Ein Wodka Tonic noch. Den letzten. Der geht auf mich. Holzfällerhemd. Vielleicht Ende 20. Ein angenehmes Lächeln. Hi, Süße. Ich bin Dave. Hi. Ich bin Deborah. Lieber Elias, ich glaube, wir wissen beide, dass wir uns schon seit geraumer Zeit auseinandergelebt haben. Und du sollst wissen, dass ich immer an dich denken werde. Nur, ich bin jemandem begegnet. Peter hat jetzt... Ich habe beschlossen, mit Peter zusammen. Und? Wir haben uns getäuscht. Er ist Peter. Scheißname. Ja, aber jetzt wissen Sie es wenigstens. Fühlen Sie sich besser? Ich fühle mich beschissen. Dann kommt meine Bitte genau richtig. Was wollen Sie denn jetzt wieder von mir? Wollen Sie, dass ich das Fluchtauto für Sie fahre, wenn Sie das Postamt überfallen? Soll ich die FBI-Leute für Sie umlegen? Jetzt hören Sie mir doch erstmal zu, Mann. Ich werde Ihnen ein bisschen Geld geben. Ich möchte, dass Sie es in einer Bar ausgeben. Und dann? Und dann bringen Sie mir das Wechselgeld zurück. Und? Das ist alles. Ich breche in ein paar Tagen auf. Ich habe nur Hunderte und die erregen Aufmerksamkeit. Ich möchte, dass Sie es in einer Bar machen. Dort kommt das Geld von überall her und geht überall hin. Ich gebe Ihnen 200 Dollar Scheine. Ich will 120 zurück. Mit den restlichen 80 amüsieren Sie sich und vergessen diese ganze deutsche Peter-Nazi-Scheiße. Hi. Irgendwie hatte ich mir was anderes unter dieser Jenny Hingston vorgestellt. Hi. Nein, Jenny ist keine vielversprechende junge Version meiner selbst. Hi. Hier geht es um... Darf ich Ihnen etwas zu trinken bestellen? Es geht nicht darum, dass der Professor mit mir vögeln will. Er will seine Studentin beeindrucken. Drei Wodka-Soda. Ach, scheiß drauf. Mit ein paar Wodka-Soda gratis werde ich den Schlag verkraften. Danke, Professor White. Elias, bitte. Cheers. Cheers. Ich habe gehört, Sie sind an einer Karriere bei den Gesetzeshütern interessiert. Jo. Leider dürfte es im Augenblick nicht gerade der beste Zeitpunkt sein, um sich dem FBI anzuschließen. Wieso nicht? Gegenwärtig wird der Beruf sehr von Männern dominiert. Mir macht's nicht aus, mit Männern zu arbeiten. Wie läuft's eigentlich mit Ihrem Fall? Ich muss später noch aufs Polizeirevier, um mich zu vergewissern, dass Sie die Steckbriefe von dem Typen bekommen haben. Wo wird man Sie aufhängen? Überall. Wo die Leute Sie sehen können. Üblicherweise geben wir auch der Lokalpresse eins, aber Leute in Kleinstädten sind leicht zu erschrecken. Sie sind also nicht einmal sicher, dass er hier ist? Warum erzählen Sie mir nicht einfach, was Sie wissen? Ich weiß überhaupt nichts wirklich. Spucken Sie es schon aus. Na gut, Sie haben mich ertappt. Dieser Typ versteckt sich in meinem Keller. Ha. Ah, wieder ein Rätsel gelöst. Ich finde das total cool, dass Sie beim FBI sind. Sie sind sowas wie eine moderne Heldin. Ich meine, wie mit dem 9-11 und so ein Zeug. Nein. Die wahren modernen Helden sind Leute wie Ihr Professor hier. Woran denken Sie, Professor? Du siehst verdammt gut aus, Schnecke. Du hast Kurven, die dein rotes Hemd nur ahnen lässt. Du hast es nicht nötig, tiefe Einblicke zu gewähren. Jetzt grinsen Sie, als hätte Ihnen jemand einen dreckigen Witz erzählt. Das stimmt. So habe ich mir das vorgestellt. Beide Frauen rüsten sich gerade zu einem Wettstreit im Flirten. Sie sind eindeutig woanders mit Ihren Gedanken. Stimmt. Dann erzählen Sie mir doch was über Banken. Wie gelangt das Geld von der Münzanstalt zur Bank? Das ist ja witzig. Wie bitte? Das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Ich habe mir unlängst mit einem Freund die Frage gestellt, ob die Bank die Regierung für das Geld bezahlt. Und wenn ja, warum steht die Regierung bei den Banken in der Kreide? Mein Freund sagte, da ist irgendwas faul. Keine Ahnung. Fragen Sie den Vorsitzenden der Bundesbank. Hier, sehen Sie sich diesen Hunderter an. Was bedeutet das F hier? Witzig, das habe ich mich auch schon... Er zeigt die Serie an. Aber ich glaube nicht, dass Sie mit dem Wissen einer Verschwörungstheorie auf den Grund kommen. Sie oder Ihr Freund scheinen der Regierung nicht zu trauen. Denise' intensiver Blick dringt mir bis ins Mark. Jenny entgeht das keineswegs und sie kapituliert. Verzeiht. Ja? Ich muss kurz aufs Klo. Nur mit die Entscheidung gefallen ist. Schlafen Sie mit ihr? Nein. Wieso fragen Sie? Hören Sie mal. Sie ist Ihre Studentin. Ich schlafe mit keiner meiner Studentinnen. Und selbst wenn. Glauben Sie, dass diese Jenny in ihrem späteren Leben irgendeine Lehre aus Hitlers Machtergreifung zieht? Ja. Nein, natürlich nicht. Sie wird einmal das Autogeschäft ihres Dads leiten. Warum soll ich ihr also nicht das Hirn aus dem Leib vögeln? Sie sind ein Scheusal. Nur wenn Sie wissen, dass sie in Papas Schoß zurückkriechen wird, warum wollten Sie dann, dass sie mit mir über einen Eintritt ins FBI redet? Es war eine Ausrede, um sie wiederzusehen. Bye. Bye. Ein einziges Wort. Mit Lippenstift auf den Kühlschrank geschmiert. Das Flittchen ist einfach abgehauen. Nicht einmal Kaffee hat sie mir übrig gelassen. Wahnsinn. Die Nase dran war, ihren Fall zu lösen. Das hat den Sex eindeutig besser gemacht. Ich hätte dabei irgendeinen Hinweis herauskeuchen sollen. Im Keller. Im Keller. Im Keller. Im Keller. Wenn man jemanden mit so einem Ding trifft, dann gibt's nicht nur einen Kratzer. 3 oder 4 Pfund Gusseisen. Ich dachte, wenn die Frau den Keller runterkommt, dann schlage ich sie damit bewusstlos und hau ab. Wenn ich damit ihren Kopf treffe, dachte ich, dann würde es ein ganz bestimmtes Geräusch geben. So wie wenn man ein Ei aufschlägt. Wenn diese Frau die Treppe runtergekommen wäre. Boing. Ich habe es kapiert. Es war zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen riskant. Nein. Eine Rohrzange ist nicht das Richtige. Ich will meine Pistole wieder. Die Pistole? Die Pistole ist im Büro. Verstehen Sie, warum ich sie zurückhaben will? Ja. Ich meine, ich würde sie lieber behalten. Aber ich verstehe das. Ich mag dieses Boing-Geräusch nicht. Ich habe mir aber sowas zugesehen. Es ist kein schönes Geräusch. Alles klar, ich hole sie. Heute noch. Scheiße, ja! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Zweitens, Dixon muss verschwinden. Drittens, ich fahre los, obwohl die Pistole unter dem Ersatzreifen meines Autos versteckt ist. Viertens. Zurück nach New York. Du hast nicht mal auf Wiedersehen gesagt. Aber ich hab dir doch auf dem Kühlschrank eine Nachricht hinterlassen. Ja. Aber danke für alles. Hör mal, ich wollte dich was fragen. Ja, aber ich höre dich im Moment ganz... Ich wollte dich nach dem Bankräuber fragen. Wie kommen die Ermittlungen voran? Ich darf über laufende Ermittlungen nicht reden. Ach so, ja, klar. Ja, also dann... Hallo? Ja? Ich höre dich ganz schlecht. Ich höre dich gut. Du, ich glaube, ich fahre jetzt gerade durch ein Funkloch. Denise? Tut mir leid. Nettes Stück. So was kriegt man heutzutage nur noch selten zu Gesicht. Möchten Sie ein Magazin? Ein Magazin? Nein, nein, ich brauche Kugeln. Ich glaube, die hier, die hatte ich beim letzten Mal. Also mit diesen Kugeln können Sie mit einer M1911 nichts anfangen. Das sind Teilmetallgeschosse. Das würde eine Ladehemmung geben. Sie brauchen Stahlmantelgeschosse. 230er Korn, Kaliber 45. Merken Sie sich das fürs nächste Mal. Ich habe letzte Woche damit geschossen und dachte daran, sie zu verkaufen. Wie viel Geld könnte ich dafür noch kriegen? Diese Pistole ist seit Monaten nicht abgefeuert worden. Und kein Mensch wird sie Ihnen mit einer abgefeilten Nummer abkaufen. Verstehe. Wie heißt dieses Modell? Eine 1119er, sagten Sie? Eine M1911. Sie wurde 1911 entwickelt. Aber das ist ein späteres Modell. Wenn ich Sie wäre, würde ich zusehen, dass ich Sie loswerde. Ja, Sie haben vermutlich recht. Ich wollte bloß zuerst mal damit schießen. Das war die Pistole meines Vaters. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Diese Pistole wird nicht beim Militär verwendet. Schätze, sie wurde in den 50er Jahren hergestellt. Der Krieg war damals schon vorbei. Das sollten Sie im Geschichtsunterricht gelernt haben. Brauchen Sie nun ein Magazin. Was für ein Magazin denn? Ein Pistolenmagazin? Wo man die Kugeln reinsteckt. Ohne Magazin stopfen Sie die Kugel nur in den Griff. Ja, dann nehme ich auch so ein Magazin. Das brauche ich auch. Habe ich vergessen. Sagen Sie, können Sie schießen oder brauchen Sie Unterricht? Für $20 unterrichte ich Sie eine Viertelstunde. Es wird schon gehen. Trotzdem danke. Also wenn ich Sie wäre, würde ich sehen, dass ich das Ding loswerde. Hi, das ist Tyke. Ich bin Melissa. Wer sind Sie? Phil. Johnson. Sind Sie ein Freund von Elias? Ja, ja. Ich und meine Freundin sind übers Wochenende bei ihm. Ach, das war also Ihre Freundin, die Dame heute Morgen. Sie musste schon früh weg, zurück nach Jersey. Sie muss morgen arbeiten. Ja, sie schien schlechte Laune zu haben. Wollen Sie ihn mal halten? Wie alt ist denn das Kerlchen? 6 Wochen. Seine Mom hat 4 Junge geworfen. Möchten Sie ihn haben? Oh, nee. Warum nicht? Ich werde nächsten Monat viel auf Tour sein. Das würde dem Kerlchen nicht gefallen. Wo kommen Sie denn her? Kentucky. Ich werde Elias sagen, dass Sie da waren. Okay. Hören Sie, Tyke ist traurig. Er mag Sie. Ja, ja. Bring's hinter dich, Elias. Die Uhr am Armaturenbrett zeigt 18:17 Uhr. 3 Stunden sind vergangen, seit ich Dixon versprochen habe, seine Knarre aus dem Büro zu holen. Ich steige aus. Im Nachbarhaus ist alles ruhig. Es stehen keine Autos in der Auffahrt. klemme die Pistole hinter die Achsel und stoße die Haustür auf. Keiner da. Das Geräusch kenne ich mittlerweile. Im Keller steigt Dixon aus seinem Feldbett. Ich öffne die Kellertür und schaue hinunter. Stehe ein wenig seitlich, sodass ich von der offenen Tür verdeckt werde. Dixon tritt auf die erste von 8 Stufen. Wo sind Sie gewesen, Partner? Ich habe Ihnen Ihre Pistole gebracht, Mann. Scheiße, mein Fehler. Hi, Partner. Hab ich gedacht, dich so bald wiederzusehen, du verdammtes Arschloch. Schnauze, Chico. Vielleicht ein wenig naiv, deine Pistole. Schnauze, hab ich gesagt. Die Pistole dem Professor einfach zu überlassen. Ja, war mein Fehler, ja, sag ich ja. Vielleicht stimmt das aber gar nicht. Vielleicht hast du ihm die Pistole gegeben, damit er sich Kugeln besorgt. Was soll denn der Scheiß jetzt? Und dich damit ins Jenseits befördert? Warum hätte ich das verdammt nochmal tun sollen? Naja, keine Ahnung. Weil du wusstest, dass das Farmleben in Kanada kein Leben für dich ist. Weil es ein normales Leben für unser eins nicht gibt. Weil es für unser eins auch sonst keines gibt. Scheiße, nein. Scheiße, nein. Scheiße, ja. Es spielt keine Rolle mehr. Es ist jetzt für dich genauso vorbei wie für mich. Aber dort, wo du aufgehört hast, müssen die anderen weitermachen. Elias geht mit einer Schaufel hinaus in den Garten zu den Hartriegelbüschen. 2 Stunden später klettert er aus dem Loch. Er hat mein Grab geschaufelt. Gott, ist der Typ schwer. Vielleicht soll ich es mit etwas anderem versuchen. Kein Wunder, dass Serienmörder sie immer in Stücke zerhacken. Mit etwas, das mit Geld und Verbrechen zu tun hat? Ich habe doch in letzter Zeit ein bisschen was darüber gelernt. Verbrechen. Der Geist des Verbrechens in Zeiten der Finanzkrise. Vielleicht sollte ich einen reißerischen Artikel schreiben, dann das Land verlassen, untertauchen und gestehen, dass in meinem Garten eine Leiche verscharrt ist. Wie war dein Urlaub? Ach Gott. Verheimlichst du mir was? Komm schon, Dick, an die Arbeit. Was gibt's zu tun? Du verheimlichst mir was? Die Frau ist nicht unsympathisch. Ich meine, wann trifft man einen kiffenden, herumvögelten Kopf? Eine echte Schlampe. Ja, aber jetzt will sie nicht mehr dran denken. Ja, das ist auch wieder typisch. Okay. In New Jersey ist ein Bankdirektor mit 3 Millionen verschwunden. Die örtlichen Behörden fanden Blut im Tresor. Sie gehen davon aus, dass die Täter Samstagnacht in die Wohnung des Managers eingedrungen waren und ihn gezwungen haben, zur Bank zu fahren und den Tresor zu öffnen. Wohnung? Was? Er ist Bankdirektor und lebt in einer Wohnung? Warum denn nicht in einem Haus? Wie viele Bankdirektoren wohnen in einer Wohnung? Das ist kein ungewöhnlicher Bankraub. Ich will sagen, was? Der Typ ist Single und lebt in einer Wohnung. Na, vielleicht ist er geschieden? Dann werde ich mir zuerst die Ex-Frau des Bankdirektors vornehmen. Denise, ist was nicht in Ordnung? Ich wollte dich nach dem Bankräuber fragen. Oh Gott. Wie kommen die Ermittlungen voran? Oh Gott. Elias hat gewusst, dass der, den ich suche, ein Bankräuber war. Ich habe ihm das nie gesagt. Ich habe mit ihm geschlafen. Wenn das herauskäme, und es käme heraus. Gott. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich höre sie schon. Klar. Da ist ein Kerl, der einen Flüchtling in Queens versteckt. Und du verheimlichst. Schicken wir doch Denise hin, um ihn zu vögeln. Merkt der Typ nicht, dass die Schlampe lügt? Natürlich merkt er es. Warum stellt er sie da nicht zur Rede, Mann? Ich ließe mich von so einer Schlampe nicht anlügen. Lüg dich ab. Schau mal dort. Hatten Sie und die Polizistin noch einen schönen Abend? Hatten wir. Mir hängt das echt zum Hals heraus. Was denn? Bis zur Abschlussprüfung sind es noch 2 Wochen. Es ist wie... Ich fühle mich so, als hätte ich... Was machen Sie im Sommer? Null Ahnung. Das Übliche. Fernsehen. Ins Fitnessstudio gehen. Sie? Ich dachte daran, auf die Bahamas zu fliegen. 1-2 Wochen. Und dort vielleicht ein Auslandskonto eröffnen und $241.300 in einen Banksafe deponieren. Oh, das könnte Spaß machen. Du verdammter Muschi-Jäger. Fahren Sie alleine? Keine Ahnung. Ich würde gerne jemanden mitnehmen, aber... Er wäre ein Idiot, wenn nicht. Es darf keine Studentin sein. Gegen die Regeln. Aber in 2 Wochen bin ich keine Studentin mehr. Ja, Mann. Da steht dieses Fohlen vor der Polizeiwache und glotzt mein Konterfeuermann-Schlagbrett an. Ja, ja. Ohne dieses Flittchen säße ich jetzt vermutlich nicht hier bei dir, sondern im Knast. Wäre dir das lieber? Es gab eine Zeit, da wollte ich lieber tot sein als zurück in den Knast. Aber jetzt, da ich tot bin, ich weiß nicht. Philipp Turner Dixon. Dixon. Gott. Ich kenne den Typen. Er hieß Phil. Er war gestern in Elias Haus. Er schien ein netter Kerl zu sein. Hallo. Aber kommt so einer wie der? Ich bin. Kommt er hierher? Schau dir das Bild doch genau an. Hm? Nee. Er ist es wahrscheinlich nicht. Ganz sicher sogar. Dieser Typ ist aus Texas. Der Typ, den ich getroffen habe, war aus Kentucky. Sieht so aus, als würde alles für alle so weitergehen wie vorher. Bevor ich in Tyburn auftauchte. Mit einer Pistole und einem Sack voll Geld. Für alle geht es einfach weiter. Für den Professor, für die FBI, für alle Flittchen dieser Welt, für die Bewohner von Tyburn, außer für mich. Heig dich ab. Ist nicht so schlimm hier, echt, Mann. Gibt's jetzt Alkohol hier? Nee. Weib? Nee. Fernsehen wenigstens? Okay, ja, es ist manchmal ein wenig langweilig. Okay. Aber dafür hast du hier echt keinen Stress. Tell me, what can I do? Find my way home. Tyburn. Nach einem Roman von Ian Levison. Komposition Jörg Gollasch. Dramaturgie Steffen Moratz. Lieber Professor White, ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft während meines Aufenthalts in Tyburn bedanken. Es hat sich ergeben, dass ich mich bei einer Anzahl von Colleges für ein Lehramt bewerbe und Sie als persönliche Referenz angegeben habe. Vergessen Sie bitte nicht zu erwähnen, dass wir uns schon seit mehr als 2 Jahren kennen. Ich glaube, es ist doch schon so lange her, oder etwa nicht? Etwa nicht. Ich verliere den Überblick über die Zeit. Vielen Dank. Agent Denise Lupo. 2 Jahre? Das alles ist doch kaum 5 Monate her. PS. Wir haben den Bankräuber nie gefunden. Aber ich habe einen sehr starken Verdacht, wo er steckt. Nun gut. Sobald ich ein Lehramt habe, wird das alles Schnee von gestern sein. No need to die before your time. No need to die before your time. No need to die before your time. Es spielten Professor Elias White, Harald Schrott, Philipp Turner Dixon, Tonio Arango, Chico, Thorsten Ranft. Oh, es war schöner bei ihm. Denise Lupo, Inga Busch, Dick Jensi, Burkhard Klausner, Chris Cole, Mirko Kreibich, Melissa, Jessica Richter. Jenny, Heike Warmuth. In weiteren Rollen Sigrun Fischer, Hilmar Eichhorn, Hendrik Durin und Rainer Heise. Hörspielbearbeitung Andreas Jungwirth. Schnitt Christian Grund und Holger Klimchen. Ton Holger König. Regieassistenz Annette Krake. Regie Heike Tauch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.